Ich komm gerade aus Spanien. Ich war zu Bilbao, noch zu Katalonien. Ich muss dich so, das nicht mehr schein, an dem Land von den Kastanien. Mit zu Toledo ohne Zweifel, da war ein schwerer Schleuder nicht und kühlen ihre Pfeifen. Am Alcazar so sich gebickt, weil ich unten da geflickt. Wiener Stato, sagte Franco, den du ich um da do sitzt. Guck du Spektiva, flucht Carambo, was gehst du machen, das de Fredo? Mede Franco, de wo Blanco, mat der ganze Artillerie. En dürf net wanden, aweis weint, ich de Fredo sind der Gaint. Das drop komm ich op Barcelona, du worin schwier schlucht die ganzen Zeit vor Plena. Du sollt mein Freund Caballero, Fredo geh mal an der Rena. Ich hab mir gar nicht los auf Leben, die scheiß Signorita, die hochgebrüllt mit Leben. Ein hochgefunken ich vom Tour, weil ich wurde um die Schuhe. Möde Schneier, dat waren die, hinab mich erblickst, Matzing im Haas. Du so dich, Kürtchef, du Fedo, geseistet, ich sind der Fredo. Aus den Knien sich verdrehen, und der Steier war kaputt.